Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Frida Kahlo. Ein Leben voller Farben. Ein Feature von Berit Hempel. Mexico City am 3. April 1953. Meine Güte, wie lange soll das denn noch dauern? Es ist kurz nach 7 Uhr abends. In der Calle Amberes hat sich vor der Kunstgalerie Galleria de Arte Contemporáneo eine Menschentraube gebildet. Wann können wir endlich rein? Langsam macht sich unter den Wartenden Ungeduld breit. Ich bin schon ganz gespannt. Sie malt wirklich ganz tolle Bilder. Aber leider kann sie selber bei der Ausstellungseröffnung nicht dabei sein. Die Arme, sie soll wieder so krank sein. Sie, das ist die Künstlerin, die wunderbare und wundersame Bilder malt. Bilder wie aus einer anderen Welt. Bilder, auf denen grüne Schlingpflanzen aus Figuren wachsen. Gemälde, auf denen Hochhäuser, Segelboote und Muscheln im Badewannenwasser schwimmen. Und selbst Porträts mit kleinen Äffchen, die sich an den Hals der Malerin schmiegen. Als die Tür sich endlich öffnet, strömen die Besucher in die Galerie und bewundern die Bilder, die an der Wand hängen. So schön. Aber was hat es mit diesem Bett hier auf sich, das mitten im Raum steht? Tatsächlich. Mitten im Raum steht ein Himmelbett. Oh, merkwürdig. Soll das vielleicht eine Installation sein? Leise dringt von draußen die Sirene eines Krankenwagens herein. Immer lauter wird sie, bis sie verstummt. Da erscheint die Künstlerin selber. Frida Kahlo, aufwendig gekleidet in farbenfroher mexikanischer Tracht aus Rock und Bluse, mit Schmuck behängt und die Haare in Zöpfen um den Kopf geflochten und auf einer Trage liegend. Mehrere Männer tragen sie herein, heben sie vorsichtig hoch und legen sie sacht in ihr Himmelbett. Da liegt die Künstlerin nun und hält Hof. Fast wie eine Königin. Die Menschen drängen sich um sie herum. Frida, wie geht es Ihnen? Ach, wissen Sie, was mich nicht tötet, nährt mich. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Weitergehen. Frida? Gehen Sie weiter, nicht zu lange vor dem Frida, Bett stehen bleiben. Frida, lass uns anstoßen. Gerne. Auf das Leben. Prost. Die Menschen lachen, sind fröhlich und das Ganze ist ein großes Fest. Und mittendrin die glückliche Künstlerin, die das Leben genießt. Es gibt nichts Schöneres als das Lachen. Die Ausstellung ist ein voller Erfolg. Was manche Besucher damals vielleicht gerade einmal ahnen, Frida Kahlo wird zu einer der wichtigsten Malerinnen Mexikos. Zu einer der wichtigsten Malerinnen weltweit im 20. Jahrhundert. Und sie wird zum Vorbild für viele Frauen auf der ganzen Welt. Auch für Kim Morales. Jede will wie Frida sein oder viele Frauen widerspiegeln sich in ihrer Schönheit. Sie war nicht schön, aber sie hatte immer was Besonderes. Und nehmen Sie als Beispiel, als Vorbild, ich auch. Kim Morales ist Tänzerin und Sängerin. Wie Frida Kahlo ist sie gebürtige Mexikanerin und in Mexico City aufgewachsen. Kim Morales liebt die Kunst, Musik, Tanz und bewundert die Künstlerin Frida Kahlo für ihre Kraft und Lebensfreude. Das ist so, dass Frida als schwache Frau von ihnen eine starke Kunstwerk erschaffen hat. Sie hat alles gegeben, jede Sekunde voll ausgenutzt. Für eine Skizze, für ein Gedicht oder für ein großes Kunstwerk. Und das ist ein Vorbild für alle, nicht nur für die Frauen. Die Familiengeschichte der mexikanischen Malerin Frida Kahlo beginnt in Deutschland. Genauer gesagt im fränkischen Nürnberg, Ende des 19. Jahrhunderts. Dort lebt ein gewisser Wilhelm Kahlo. Er ist unzufrieden in seiner Heimat. Seine Stiefmutter kann er nicht leiden, sein Studium hat er abgebrochen und er glaubt auch nicht, dass er in Deutschland genug Geld verdienen kann, um gut zu leben. Ich will mein Glück woanders suchen. Da, wo Kakteen wachsen, es trotzdem hohe Berge gibt und die Farben leuchten. Als er sich aufmacht zu einer großen Überfahrt mit dem Ziel Mexiko, ist Wilhelm Kahlo 19 Jahre alt. Allein, ohne Freunde und Verwandte und mit nur wenig Geld in der Tasche, will er sich auf der anderen Seite des Ozeans ein neues Leben aufbauen. Voller Hoffnung betritt er mexikanischen Boden. Jetzt soll alles anders, besser werden. Von nun an heiße ich nicht mehr Wilhelm, sondern Guillermo. Guillermo Kahlo. Doch der Start in sein neues Leben erweist sich als schwierig. Guillermo Kahlo muss die Sprache lernen und Arbeit finden. Um zu überleben, nimmt er verschiedenste Jobs an. Er arbeitet als Kassierer in einem Glaswarenladen. Señora, Sie haben eine gute Wahl getroffen. Die Schale kostet nur wenige Pesos. Er arbeitet in einem Buchladen oder später auch mal in einem Juweliergeschäft. Señor, diese Brosche steht Ihrer Gemahlin ausgezeichnet. Ich mache Ihnen dafür auch einen ausgezeichneten Preis. Eines Tages verliebt sich Guillermo in eine Mexikanerin und heiratet sie. Das Paar bekommt eine Tochter. Doch bei der Geburt des zweiten Kindes stirbt die junge Frau. Guillermo ist allein mit seinen zwei kleinen Kindern. Da trifft er eine andere Frau. Gestatten, Señora. Guillermo Kahlo. Sehr erfreut, Guillermo. Mathilde Calderón, mein Name. Und es ist um ihn geschehen. Er verliebt sich Hals über Kopf in sie. Schon bald heiraten die beiden und gehen auf Hochzeitsreise. Guillermo Kahlos neuer Schwiegervater ist Fotograf und leiht seinem Schwiegersohn eine Kamera. Mathilde, schau, wie viel Spaß es macht zu fotografieren. Ja, Guillermo, aber doch nicht schon wieder eine Brücke oder ein Verwaltungsgebäude. Fotografier mich doch mal. Später, Mathilde, später. Aber weißt du was, Liebste? Wenn wir nach Hause kommen, dann eröffne ich ein eigenes Fotostudio und verdiene unseren Lebensunterhalt als Fotograf. Zu dieser Zeit, vor mehr als 100 Jahren, gibt es noch keine kleinen Digitalkameras. Die Kameras sind groß und schwer. Die Fotos müssen aufwendig in sogenannten Dunkelkammern mit wenig Licht und im Halbdunkeln entwickelt und vergrößert werden. Dazu braucht es spezielle Labors oder Studios. Und so ein Studio eröffnet der junge Familienvater in Mexico City. Am besten, ich gebe ein Inserat auf, damit wir bekannt werden. Mathilde, wie findest du Guillermo Kahlo? Spezialist für Landschaften, Gebäude, Interieurs, Fabriken und so weiter. Fertig nach Wunsch fotografische Aufnahmen an. Sowohl in der Hauptstadt wie an jedem beliebigen anderen Ort der Republik. Das klingt gut. Vor allem halten die Gebäude gut still, wenn du sie fotografierst und das Bild kann nicht verwackeln. Stimmt. Menschen möchte ich auch nur ungern fotografieren, denn ich will niemanden schöner machen, der von Natur aus hässlich ist. Innerhalb kurzer Zeit gelingt es Guillermo Kahlo als frischgebackener Fotograf, einen richtig großen Auftrag an Land zu ziehen. Die mexikanische Regierung beauftragt ihn, wichtige Gebäude in der Hauptstadt Mexico City abzulichten. Die Geschäfte des Berufsanfängers laufen sehr gut. Mathilde, wir bauen uns ein eigenes Haus. Blau soll es sein, blau gestrichen. Hier im Vorort von Mexico City, in Coyoacán. Coyoacán bedeutet so viel wie da, wo die Kojoten leben. Anfang des 20. Jahrhunderts ist es eine ländliche Gegend mit viel Platz. In diesem blauen Haus im Vorort der Hauptstadt kommt am 6. Juli 1907 Tochter Frieda zur Welt. Ein Mädchen. Sie soll Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón heißen. Von diesen vielen Namen wird Frieda ihr Rufname. Frieda übrigens mit IE geschrieben. Die Mutter Mathilde stillt Frieda nur kurz und sucht eine andere Frau, eine Amme, nicht ungewöhnlich für diese Zeit. Die Amme stammt von den Ureinwohnern Mexikos ab, die schon lange in dem Land lebten, bevor die Spanier es für sich entdeckten. Man nennt sie auch die indigene Bevölkerung. Frieda ist die dritte gemeinsame Tochter von Guillermo und Mathilde. Die älteren Halbschwestern aus der ersten Ehe ihres Vaters leben in einem katholischen Waisenhaus. Nur die Ferien verbringen sie gemeinsam. Als Frieda größer ist, muss sie mit ihren Schwestern täglich in die Kirche gehen. Und auch zu Hause wird oft gebetet, denn die Mutter ist sehr religiös. Kinder, zu Tisch, das Essen ist fertig. Hände waschen und hinsetzen. Ja, Mutter, bin schon da. Komme gleich. Hände sauber? Lasst mal sehen. Ach, Frieda, geht gerade so. Und jetzt beten wir zusammen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns geschenkt hast. Frieda, Christina, hört sofort auf zu lachen. Dank Gott für das Essen, das hier vor euch auf dem Tisch steht. Ach, hoffentlich klappt das im Kindergarten besser. Ein Wunsch der Mutter, der nicht wirklich in Erfüllung geht. Die kleine Frieda kann nicht einfach brav auf ihrem Hintern sitzen. Das bekommen auch ihre Schwestern zu spüren. Als ihre Halbschwester Maria Luisa eines Abends auf dem Nachttopf sitzt, gibt Frieda ihr aus Spaß einen kleinen Schubs. Die Arme kippt um und mit ihr all das, was im Nachttopf ist. Frieda, du bist nicht die Tochter von unseren Eltern. Die haben dich bloß aus dem Mülleimer aufgelesen. Die Behauptung trifft Frieda sehr. Sie macht sich Sorgen und ist stiller als sonst. Als Frieda gerade mal 6 Jahre alt ist, kommt es zu einem ersten großen Einschnitt in ihrem Leben. Seit kurzer Zeit kann sie nicht mehr durch die Gegend wirbeln, wie man es von ihr gewohnt ist. Herr Carlo? So nennt das Mädchen ihren Vater gerne. Herr Carlo, mein rechtes Bein tut weh. Hast du zu viel getobt, meine Kleine? Weiß nicht. Eigentlich nicht. Komm, schone das Bein etwas. Vielleicht wird es dann besser. Doch weil es nicht besser wird, gehen Friedas Eltern mit ihr zum Arzt, der nach kurzer Untersuchung feststellt: Signora Carlo, Ihre Tochter ist schwer krank. Sie leidet an Polio, an Kinderlähmung. Kinderlähmung ist eine Infektionskrankheit. Sie wird durch Viren übertragen. Vielleicht hat Frieda verunreinigtes Wasser getrunken oder verunreinigtes gegessen. Die meisten Menschen merken gar nicht, wenn sie die Krankheit haben, aber andere schon, wie Frieda. Da kann man leider nicht viel machen. Wir können nur abwarten. Am besten bleibt sie die nächsten Monate im Bett liegen. Heute wird gegen den Kinderlähmung-Virus beim Kinderarzt geimpft, zu Zeiten Frieda Kahlos nicht. Der Virus hat die Muskeln ihres rechten Beins befallen. Das Bein schmerzt. Und Frieda kann es manchmal nicht bewegen. Komm, meine Kleine. Ich wasche dir dein Bein mit warmem Nusswasser. Danke, lieber Herr Carlo. Und hier hast du ein paar Bücher zum Angucken. 9 lange Monate hütet die 6-Jährige das Bett, um sich zu schonen und zu genesen. Bis der Doktor freudig verkündet: Liebe Frieda, du kannst wieder aufstehen. Am besten machst du jetzt viel Sport, damit dein Bein und dein ganzer Körper wieder stärker werden. Frieda, Kleine. Wie wäre es? Fußball? Ringen? Schwimmen? Oh ja, Herr Carlo. Am besten alles auf einmal und gleichzeitig. Und die kleine Frieda spielt Fußball. Los, Frieda, lauf, lauf! Ja, du kriegst den Ball! Sie ringt Gegnerinnen nieder. Und schwimmt allen davon. Großartig, meine Kleine. Ich bin so stolz auf dich. Trotzdem wächst das rechte Bein nicht richtig, bleibt kürzer und ist auch merklich dünner als das linke. Deshalb muss Frieda spezielle Schuhe tragen. Muss ich wieder diese blöden hohen Schnürschuhe anziehen? Frieda, das weißt du doch. Ja, so hast du viel besseren Halt. Frieda fühlt sich sehr unwohl. Und ihre Mitschüler machen ihr das Leben auch nicht leichter. Guck mal, da ist Frieda hingefallen. Kannst du aber fallen Anfangs steckt sie die Hänseleien ihrer Mitschüler noch gut weg. Doch je älter Frieda wird, desto mehr nimmt sie sich die Kränkungen zu Herzen und ist traurig. Schließlich überlegt sie sich einen Trick. Mama, ich brauche noch mehr Socken. Um das dünnere Bein zu kaschieren und nicht mehr so zu humpeln, zieht sie einfach 3 oder 4 Socken übereinander an. Frieda, meine Kleine, komm, wir gehen in den Park spazieren. Du weißt doch, im Park male ich so gerne. Während das Verhältnis zur Mutter eher etwas kühl ist, versteht sich Frieda mit ihrem Vater ausgesprochen gut. Sie liebt es, gemeinsam Zeit mit ihrem Herrn Carlo zu verbringen. So, ich stelle hier meine Staffelei auf. Frieda, bleib schön hier in meiner Nähe. Ich gehe nur runter zum Bach und sammle Kieselsteine. Die Pflanzen hier nehme ich auch mit. Und den Käfer da auch. Du kannst ja schauen, ob sie so aussehen wie auf den Abbildungen in den Büchern. Oder ich lege sie mir gleich unter das Mikroskop und schaue sie mir ganz groß an. Oder du kannst deine Sammlung fotografieren. Ich zeige dir, wie das geht. Frieda, komm, wir gehen zusammen in die Dunkelkammer und entwickeln dort die Bilder. Was Guillermo Carlo seiner Tochter allerdings zu dem Zeitpunkt verschweigt, seit einiger Zeit hat er ernste Geldsorgen. Denn die Regierung, die ihn beauftragt hatte, die Gebäude von Mexico City zu fotografieren, existiert nicht mehr. Es gab eine Revolution, bei der die alten Machthaber Mexikos abgesetzt worden sind, und es folgen Jahre der Kämpfe und Unruhen. Das Land ist im Besitz von wenigen Reichen. Die Landbevölkerung, die dort arbeitet und seit Generationen lebt, ist arm. Die Kämpfer der Revolutionsbewegung fordern nun, dass das Land auch denen gehören soll, die darauf arbeiten. Als junge Frau ist Frieda so begeistert von dem Revolutionsgedanken, dass sie sich später als Tochter der Revolution bezeichnen und ihr Geburtsdatum auf das Jahr der Revolution ändern wird. 1910 statt 1907. Tierra y Libertad! Doch erst einmal müssen die Carlos einen Teil ihrer Möbel verkaufen und Zimmer im Blauen Haus untervermieten, um an Geld zu kommen, von dem sie sich Kleidung und Essen kaufen können. Allerdings hat die Revolution für die Familie Carlo auch positive Seiten. Die Preparatoria, die beste Schule Mexikos, nimmt nun endlich auch Mädchen auf. Vorher durften dort nur Jungen hin. Guillermo Carlo will seine kluge und talentierte Tochter anmelden. Doch erst einmal muss sie die Aufnahmeprüfung bestehen, was sie auch tatsächlich schafft. Frieda! Frieda, du bist angenommen. Mein Gott, 2000 Jungen gibt es an der Schule und nur 35 Mädchen. Und du, Frieda, mit deinen 15 Jahren, du bist eine von ihnen. Ach, Herr Carlo, wie wunderbar. Welche Fächer soll ich belegen? Am besten Naturwissenschaften, dann kann ich später Medizin studieren. Die nächsten Jahre fährt Frieda täglich 1 Stunde mit der Straßenbahn in die Stadt hin und 1 Stunde zurück, um zur Schule zu gehen und zu lernen. Aber nicht nur um zu lernen, auch um Spaß zu haben. Doch nicht so wie die anderen Mädchen. Frieda trägt, anders als die anderen Schülerinnen, ihre Haare lieber kurz, nennt ihre Mitschülerinnen Esquinkles, haarlose Hunde. Sie ist genervt von ihrem ewigen Geplapper und oberflächlichem Gerede. Oh nee, schon wieder das Gelaber. Können die sich nicht mal für wichtige Dinge interessieren? Zum Beispiel, wie man die Welt gerechter machen kann. Frieda streift durch die langen Flure der Schule und trifft auf andere Schüler, die auch etwas anderes wollen. Mit 7 anderen Jungen und 1 Mädchen tut sie sich zu einer Gruppe zusammen. Sie nennen sich Cachuchas! Die Mützen, wegen der Kopfbedeckung, die sie alle tragen. Die Cachuchas sind frech, respektlos und intelligent. Sie wollen Dinge verändern, setzen sich für eine gerechtere Schulreform ein, lesen viel, diskutieren über Politik und Philosophie. Frieda liest Texte auf Deutsch, Spanisch und Englisch und behält sofort ihren Inhalt. Unterricht, den sie für schlecht hält, schwänzt sie. Oder nutzt ihn auf ihre Weise, zum Beispiel eine Lehrstunde über Schlaf. Nun beschäftigen wir uns mit der Theorie des Schlafes. Was bedeutet der Schlaf und was macht er? Frieda ist schrecklich gelangweilt. Sie nimmt einen Stift und beginnt zu zeichnen. Frieda, was machst du da? Ich zeichne den Lehrer als schlafenden Elefanten. Und was schreibst du da? Siehst du doch, da steht erst lesen, dann umdrehen und weitergehen. Psst, nicht lachen. Sonst gibt es Ärger und du fliegst aus dem Unterricht. Frieda, das geht doch nicht. Klar geht das. Jetzt soll die ganze Klasse den Zettel lesen. Hier, reich ihn weiter. Oh je, ob das gut geht. Hier, anschauen, lesen und weitergehen. Okay. Was ist das? Der Schlaf ist, ja, wie soll ich sagen? Das ist ja der Professor. Leise, weitergehen. Aber gerne doch. Und so macht das Bild vom Lehrer als schlafender Elefant die Runde durch das Klassenzimmer. Und alle lachen sich kaputt. Leise natürlich. Der Lehrer merkt zum Glück nichts davon und redet einfach weiter über den Schlaf. Schnarch. Noch immer herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung im ganzen Land. Der neuen mexikanischen Regierung ist es wichtig, sich zu den indigenen Wurzeln zu bekennen. Deshalb entstehen nun im ganzen Land Wandgemälde, sogenannte Murales, riesengroße Malereien, die in einfachen Bildern die bewegte Geschichte Mexikos erzählen, von den Ureinwohnern und den Spaniern, die plötzlich mit großen Schiffen über das Meer gekommen sind. Die Bilder sollen die Politik der neuen Regierung erklären. Auch in Friedas Schule entstehen nun solche Murales. Hier in der Aula? Die ganze Wand voll. Na, da brauche ich ein großes Gerüst. Diego Rivera heißt der Künstler, der die Wandbilder malen soll. Er ist sehr berühmt in Mexiko. Sehr groß, sehr dick und liebstes Opfer von Frieda, die sich einen Spaß daraus macht, ihn zu beschimpfen. Nicht gerade nett. Hey, was soll das? Frieda nimmt heimlich das Frühstück aus Diego Riveras Brotdose. Oh, wo sind meine Butterbrote? Ich habe Hunger. Und sie versteckt sich oft hinter einem Pfeiler, um von da aus den Maler sehr genau zu beobachten. Sie, mit ihren fast 18 Jahren, ist fasziniert von dem 36-jährigen Maler. Obwohl es den Schülerinnen und Schülern verboten ist, den berühmten Künstler bei seiner wichtigen Arbeit zu stören, tritt Frieda eines Tages hinter dem Pfeiler hervor, schreitet auf das Gerüst zu und ruft zu Diego hoch. Señor Rivera, würde es Sie stören, wenn ich Ihnen bei der Arbeit zuschaue? Aber durchaus nicht. Ich wäre entzückt. Still setzt sich Frieda hin, beobachtet, wie der Maler den Pinsel in die Farbe taucht und die Farbe über die Wand verteilt. Überlebensgroße Figuren entstehen. 3 Stunden beobachtet Frieda jeden Pinselstrich des Malers. Dann steht sie auf, sagt kurz: Gute Nacht! Und geht. Diego ahnt nicht, dass er dieses eigensinnige Mädchen später einmal heiraten wird. Nur Frieda, die weiß Bescheid und schockiert ihre Mitschülerinnen in einer Eisdiele mit einem Geständnis. Ich möchte ein Kind von Diego Rivera haben und ich werde es ihm eines Tages sagen. Doch bis es soweit ist, hat sie einen anderen Freund, Alejandro Gomez Arias, den Anführer der Cachuchas. Mit ihm will sie nach Nordamerika gehen, genauer nach San Francisco. Frida sprüht gerade nur so von Träumen und Plänen. Aber erstmal muss sie noch die Schule beenden. Es ist ein sonniger Tag. Endlich erklingt der Schulgong. Frida und Alejandro machen sich auf den Heimweg und steigen in den Bus. Plötzlich merkt Frida, dass ihr etwas fehlt. Alejandro, hast du meinen Sonnenschirm? Nein. Du hattest ihn doch eben noch. Ach, er ist weg. Komm, lass uns aussteigen. Wir gehen noch einmal die Straße zurück. Vielleicht habe ich ihn da ja verloren. Na gut, muss wohl sein. Die beiden verlassen den Bus, nichts ahnend, was das für Konsequenzen haben wird. Zusammen gehen sie ein Stück des Weges zurück und suchen die Straße ab. Kein Sonnenschirm weit und breit. Nichts. Ach, wie schade. Aber kann man nicht ändern. Nehmen wir einfach den nächsten Bus und fahren mit dem nach Hause. Sie steigen also in den nächsten Bus. Ein Schritt mit schrecklichen Folgen. Als erwachsene Frau erinnert sich Frida später. Kurz nachdem wir in den Bus gestiegen waren, kam es zu dem Zusammenstoß. Die Straßenbahn fuhr gar nicht schnell, aber unser Fahrer war ein nervöser junger Mann. Als die Bahn um die Kurve kam, wurde unser Fahrzeug erfasst und gegen eine Hausmauer gedrückt. Ein schrecklicher Unfall. Eine entgegenkommende Bahn kracht gegen den Bus, in dem Frida und Alejandro sitzen. Frida saß neben mir. Als der hölzerne Bus seine höchste Biegsamkeit erreicht hatte, zersplitterte er in 1000 Stücke. Und noch immer kam er nicht zum Stillstand, sondern begrub Leute und Trümmer unter sich. Auch ich geriet unter die Bahn, Frida nicht. Dafür brach eine Haltestange und durchbohrte Frida im Beckenbereich. Etwas Merkwürdiges war geschehen. Sie war fast nackt. Bei dem Zusammenstoß waren ihr die Kleider vom Leibe gerissen worden. Jemand im Bus, vermutlich ein Anstreicher, hatte ein Paket mit Goldpulver bei sich gehabt, das aufgegangen war. Und nun war das Gold über Friedas blutenden Körper gestäubt. Als die Leute sie sahen, riefen sie: La bailarina, la bailarina. Die Tänzerin, die Tänzerin. Mit dem Gold auf dem Körper hielten sie Frida für eine Tänzerin. Ich war ein intelligentes, aber sehr unpraktisches Mädchen, trotz aller Freiheiten, die ich gewonnen hatte. Vielleicht begriff ich deshalb nicht gleich die Situation und wie schlimm die Verletzungen waren, die ich erlitten hatte. Das Erste, an das ich dachte, war ein hübsches, buntes, hölzernes Spielzeug, das ich mir an dem Tag gekauft hatte und das ich bei mir trug. Ich wollte es suchen und dachte gar nicht daran, dass der Unfall größere Folgen haben könnte. Es ist nicht wahr, dass man den Unfall spürt und dass man weint. Ich hatte keine Tränen. Der Stoß hatte uns nach vorne gewirbelt und das Geländer hatte mich durchbohrt wie ein Degen einen Stier. Ein Mann sah, dass ich schrecklich blutete und trug mich zu einem Billardtisch, legte mich dorthin, bis das Rote Kreuz kam. Frida wird auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus gefahren. Die Ärzte dort untersuchen sie und behandeln die vielen Wunden. Die Befunde sind niederschmetternd. Das Rückgrat ist an 3 Stellen im Beckenbereich verletzt. Und ein Schlüsselbein ist gebrochen, ebenso 2 Rippen. Außerdem ist das rechte Bein 11-mal gebrochen. Der rechte Fuß ist ausgerenkt und zerquetscht. Die linke Schulter ist ausgekugelt und das Schambein 3-mal gebrochen. Sieht nicht gut aus. Fridas Eltern sind so geschockt, dass sie ihre Tochter im Krankenhaus nicht besuchen können. Meine Mutter brachte fast einen Monat lang kein Wort mehr heraus. Und mein Vater war so verzweifelt und krank, dass ich ihn erst nach 3 Wochen wieder sah. Meine ältere Schwester Mathilda half mir über die ersten Depressionen hinweg und versuchte mich durch allerlei lustige Erzählungen aufzuheitern. Sie hatte einen warmherzigen Humor. Den ganzen Krankensaal konnte sie zum Lachen bringen. Einen Monat lang muss Frieda eingegipst im Krankenhaus auf dem Rücken liegen. Auf ihrem Bett und um sie herum ein Gerüst, das aussieht wie ein Sarkophag. Ein erschreckender Anblick. Ihr Freund Alejandro besucht sie nie. Frieda schreibt ihm, den sie Alex nennt, einen Brief. Alex, Liebe meines Lebens. Du weißt besser als jeder andere, wie traurig ich in diesem verdammten Krankenhaus bin. Alle sagen, ich soll nicht so verzweifelt sein. Aber sie wissen nicht, was es für mich bedeutet, 3 Monate im Bett liegen zu müssen. Denn das muss ich. Wo ich doch mein Leben lang eine echte Herumtreiberin gewesen bin. Aber was soll's? Immerhin hat mich der Sensenmann nicht geholt. Ist doch was, oder? Nach einigen Wochen wird Frieda aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen. Auf einer Trage wird sie in den ersten Stock in ihr Zimmer getragen. Bitte, passen Sie auf, nicht an die Wände stoßen. Das tut meiner Tochter weh. Auf ihr Bett mit einem großen Baldachin. Nur ihren Kopf und ihre Arme kann sie bewegen. Der Rest ist immer noch eingegipst. Frieda hat große Schmerzen. Sie liegt da und leidet. Tag für Tag. Und Tag für Tag starrt sie gegen das dunkle Baldachindach über sich. Oh, mir ist so langweilig. Eines Tages kommen ihre Eltern aufgeregt in ihr Zimmer. Frieda, Kind, schau. Wir haben dir eine Staffelei gebaut, die du im Liegen benutzen kannst. Oh. Und meine Ölfarben darfst du benutzen. Unter dem Baldachin bringen wir einen Spiegel an. Dann kannst du dich sehen und abmalen. Was für eine tolle Idee. Danke. Frieda fängt tatsächlich an zu malen. Erst bemalt sie ihren Gips, schließlich dann die Leinwand auf der Staffelei. Farbe! Ich brauche mehr Farbe! Sie hat dann in eine künstlerische Art und Weise alles kanalisiert, erklärt Kim Morales. Sie ist im selben Stadtviertel wie Frieda Kahlo aufgewachsen und kennt das Haus der Kahlos ganz genau. Das Haus in sich ist sehr verwinkelt und hat einen großen Wintergarten als Atelier. Und da sind ihre Pinseln und Staffeleien und Farben. Und da spürt man immer noch den Geist von Frieda. Also in der Küche ist alles bunt und handbemalt, voll mit Kunstwerk. Und die Töpfe sind alle aus Keramik und einfach eine tolle Atmosphäre in diese Küche. Man sieht, dass man auch ganz lecker gekocht hat. Das war auch tatsächlich so. Die haben immer sehr viel Wert drauf gelegt auf die mexikanische Küche. Da kriege ich schon Hunger. Das kann man auch jetzt immer noch sehen, die Küche. Kim Morales hat zum Blauen Haus eine ganz persönliche Beziehung. Sie hat als junges Mädchen dort viel Zeit verbracht. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, bin ich jeden Tag von meiner Ballettschule zu Fuß in der Musikhochschule gegangen, wo meine Mutter gearbeitet hat, und ungefähr so 3 Kilometer entfernt. Und ich musste immer durch die Straße Londres, wo das Blaue Haus ist. Und der Pförtner am Eingangstor kannte mich schon. Ich konnte immer in dem Haus rein und rausgehen, also fast jedes Mal, wenn ich da vorbeigegangen bin. Und dürfte dann so viel Zeit verbringen, wie ich wollte. Und ich habe ihre Schmuck, die Möbel und ihre Kleidung noch berühren können. Das war ja nicht so Besuch wie heute. Auf ihren Streifzügen durch das Blaue Haus hat die 10-jährige Kim Morales nicht nur die Räume und Einrichtungen erkundet, sondern auch die ehemalige Bewohnerin des Hauses. Das Wichtigste war, dass ich mir andauernd vorgestellt habe, dass ich selber Frieda Kahlo bin. Und ich hatte das Gefühl, dass sie mit mir gesprochen hat und dass ich ihre Stimme hören konnte. Und so habe ich in der Fantasie Dialoge mit ihr geführt und mit ihr gespielt. Nach dem schweren Busunfall liegt Frieda ununterbrochen im blauen Haus in ihrem Bett und wartet auf ihren Freund Alejandro, der sie aber nur sehr selten besucht. Keine schöne Zeit für sie. Im Dezember 1925 geschieht dann, was kaum jemand für möglich gehalten hat. Frieda ist so gesund, dass sie in die Stadt fahren kann. Sofort macht sie sich auf den Weg zu Alejandro. Doch Alejandros Tür bleibt geschlossen. Nicht nur das. Sie erfährt auch, dass ihre Freunde über sie lästern. Wieder zu Hause klagt sie ihr Leid in einem Brief. Niemand will mehr mit mir befreundet sein, weil ich so einen schlechten Ruf habe. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich werde mir Freunde suchen müssen, die mich so mögen, wie ich bin. Frieda fühlt sich einsam und allein. Die Schule kann sie auch nicht mehr besuchen. Zu teuer. Frieda will selbst Geld verdienen, als Malerin oder als Illustratorin. Ärztin kann ich jetzt sowieso nicht mehr werden. Mit den kaputten Knochen. Zu allem Unglück bekommt sie plötzlich ein Jahr nach dem schrecklichen Unfall einen Rückfall und hat höllische Schmerzen. Wieder muss sie wochenlang im Bett liegen, 9 Monate ein enges Korsett tragen, das ihre Wirbelsäule stützt. Frieda ist verletzt, körperlich und seelisch. Doch die junge Frau gibt nicht auf. Sie malt in ihrer Situation ein wunderschönes Selbstporträt. Darauf steht sie unversehrt, ohne Verletzungen, in einem weinroten Kleid. Sobald sie wieder aufstehen kann, schminkt sie sich, versteckt die Verletzungen unter weiter Kleidung, gibt sich nach außen hin selbstbewusst und stark. Und sie malt und malt. Herr Carlo, schau mal, wie gefallen dir meine Bilder? Gut natürlich, wie alles, was du machst, mein Schatz. Nein, mal im Ernst. Schau genau hin und sag mir, was gut und was schlecht ist. Und was ich verbessern könnte. Nichts kannst du verbessern, mein Liebling. Deine Bilder sind umwerfend. Ach, Papa, du findest auch alles gut, was ich mache. Aber natürlich, meine Kleine. Das hilft mir aber leider nicht weiter. Frieda will professionellen, richtigen Rat. Also packt sie das Selbstporträt mit rotem Samtkleid ein, dazu ein Bild, auf dem sie ihre Schwester als Revolutionärin gemalt hat, und ein paar andere Gemälde, um sie jemandem zu zeigen, den sie sehr schätzt und den sie bereits kennt, Diego Rivera. Frieda macht sich auf zum Erziehungsministerium, wo der bekannte Maler gerade an einem riesigen Wandbild arbeitet, hoch oben auf einem Gerüst. Diego, komm doch mal runter! Diego Rivera guckt erstaunt, legt seinen Pinsel zur Seite und klettert tatsächlich mit schweren Schritten die Leiter herunter. So hat noch niemand mit ihm gesprochen. Groß und stark steht er vor der kleinen, zierlichen Frieda. Welche Schönheit stiehlt mir meine wertvolle Zeit? Oh, Diego, ich bin nicht zum Flirten hergekommen. Ich will dir meine Bilder zeigen. Deine Bilder? Ja, falls du sie interessant findest, dann sag's mir. Wenn nicht, dann sag's mir auch. Dann werde ich eben etwas anderes arbeiten, um meine Familie zu unterstützen. Diego Rivera erkennt Frieda nicht. Er weiß nicht, dass er sie früher schon einmal gesehen hat. Der Künstler nimmt ein Bild nach dem anderen von der ihm anscheinend unbekannten Frau. Das Selbstporträt gefällt mir, das ist originell. Die anderen 3 Bilder scheinen mir von Sachen beeinflusst, die du irgendwo gesehen haben musst. Ich mache dir einen Vorschlag. Geh nach Hause und mal noch ein Bild. Und am nächsten Sonntag komm wieder und ich werde dir sagen, was ich davon halte. Was Diego Frieda verschweigt, er ist begeistert von ihrer Malerei. Sieht in ihr eine ganz eigene, ganz besondere Künstlerpersönlichkeit. Frieda spürt das und reagiert unwirsch. Ich will keine Komplimente von dir hören, sondern die Kritik eines ernsthaften Menschen. Ich bin weder Sonntagsmalerin noch Kunstliebhaberin. Ich bin bloß ein Mädchen, das sich seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Du arbeitest doch nicht am Sonntag. Könntest du mich nicht am Wochenende bei uns zu Hause besuchen? Ich wohne in Coyoacán, Avenida Londres 126. Ich heiße Frida Kahlo. Da fällt es Diego Rivera wieder ein. Sam! damals, einige Jahre zuvor. Ach, du bist das. Ja, auch wenn schon. Ich bin das Mädchen in der Aula, aber das ist längst vorbei. Willst du trotzdem noch am Sonntag kommen? Am liebsten möchte Diego begeistert sagen: Jetzt erst recht. Aber er beschränkt sich auf ein schlichtes: In Ordnung. Wenige Tage später steht Diego vor Friedas Haus und klopft an die Tür. Da hört er eine Melodie. Er wendet den Kopf, blickt zum Baum neben sich, richtet den Blick nach oben und sieht Frieda auf einem Ast sitzen, pfeifend, in einem blauen Overall. Buenos dias, Frieda. Hallo, Diego. Komm, ich bring dich hinein. Frieda springt vom Baum, nimmt Diegos große, breite Hand in ihre kleine und führt ihn ins Haus, in ihr Zimmer. Dort stellt sie mehrere Bilder vor dem berühmten Maler hin, auf den Boden, auf den Tisch. Auch ihr Selbstporträt im roten Kleid. Erst viele Jahre, Jahrzehnte später erkennt Diego, dass dieser Sonntagnachmittag ein ganz besonderer Sonntagnachmittag in seinem Leben gewesen ist. Es war mir wohl nicht bewusst, aber Frieda war von diesem Moment an der Pol in meinem Leben, um den sich alles drehte. Und das hat sich bis zu ihrem Tode, 27 Jahre später, nicht geändert. Diego ist von Frieda nicht nur als Künstlerin angetan, sondern auch als Frau. Sie treffen sich wieder und wenige Tage nach der Begegnung im Elternhaus von Frieda küssen sich die beiden zum ersten Mal. Frieda ist keine 20 Jahre alt, Diego ungefähr doppelt so alt. Diego ist es sehr ernst mit Frieda und er wirbt um sie. Friedas Eltern sind von dem Verehrer ihrer Tochter gar nicht begeistert und reden auf sie ein. Frieda, der Mann ist Kommunist. Das macht nichts. Wenn ihr heiratet, dann ist das wie die Hochzeit zwischen einer Taube und einem Elefanten. Na und? Er sieht aus wie ein vollgefressener niederländischer Maler. Das mag ich. Vater Carlo wendet sich auch an Diego. Señor Rivera, ich habe den Eindruck, Sie interessieren sich für meine Tochter? Das kann man wohl sagen, Señor Carlo, sonst würde ich nicht so auf den weiten Weg nach Coyoacán herauskommen. Wissen Sie, dass sie ein Teufelsbraten ist? Sehr intelligent, aber nicht besonders hübsch. Körperlich sehr gebrechlich. Ist mir klar. Also gut. Ich habe Sie gewarnt. Eine Warnung, die nicht viel, beziehungsweise das Gegenteil bringt. Die Hochzeit wird schließlich angesetzt für den 21. August 1929. Frieda will sich für den Tag ganz besonders hübsch machen. Traditionell mexikanisch. Sie leiht sich die Kleidung dafür aus. Eine Bluse, ein Umschlagtuch und einen langen Rock, unter dem sie ihren geschienten Fuß versteckt. Doch was so schön beginnt, endet für Frieda mit Tränen. Diego betrank sich auf unserer Hochzeit dermaßen mit Tequila, dass er seine Pistole zog. Er brach sogar jemandem die Finger. Das Ganze endete mit einem Streit zwischen uns und ich verließ weinend die Hochzeitsgesellschaft und lief nach Hause. Die Ehe mit Diego wird nicht einfach. Die beiden lieben sich, aber sie bekämpfen sich auch. Diego beleidigt Frieda. Du hast ein Hundegesicht. Und du siehst aus wie ein Frosch. Zwei starke Menschen sind da aufeinander getroffen. Sie sind ein Paar, das gerne Freunde einlädt. Herein, meine Freunde, seid willkommen und fühlt euch wie zu Hause. Gerne Tequila trinkt, das alkoholreiche Getränk aus blauer Agave und gerne scharfe Tapas zubereitet mit Bohnen, Mais und Avocado. Frieda ist eine schillernde Figur, die sich kleidet, wie es ihr gefällt. Sie fällt auf mit ihrer bunten Kleidung, mit den dichten Augenbrauen, dem leichten Damenbart. Am liebsten trägt sie mexikanische Trachten. Zum Beispiel eine gestickte Bluse, einen langen Rock, meist aus rotem oder purpurfarbenem Samt, mit weißen Baumwollrüschen am Saum. Die mexikanische Tänzerin und Sängerin Kim Morales, die auch selbst Frida Kahlo auf der Bühne verkörpert hat, kennt diese Trachten genau. Frida Kahlo trägt hauptsächlich lange mexikanische traditionelle bunte Röcke. Und in Mexiko gibt es aus jeder Region eine spezielle Tracht, sodass sie immer wechseln konnte. Diese lange und bunte Röcke oder lange farbige Kleider, ein Huipil. Ein Huipil ist ein langes Tuch auf feiner Seide, die man über die Schulter trägt. Dazu schmückt sich Frida mit langen, klirrenden Ketten oder kürzeren Ketten aus Goldmünzen. Auch für ihre Frisur verwendet sie viel Zeit. Sie kämmt die Haare sich an den Schläfen so fest nach oben, dass es wehtut. Oh, das muss noch fester sitzen. Richtig glatt muss das sein. Ja, diese Zöpfe gehören noch zu den Trachten. Die Frauen haben meistens lange, schwarze Haare. Die werden dann erstmal in zwei Zöpfe, das kann man so wie bayerisch vorstellen, so zwei lange Zöpfe. Und diese Zöpfe, die man ganz eng knotet, die werden dann nach oben gezogen, ganz über den Kopf rüber auf die andere Seite, dann mit Spangen dran gefestigt und dann die andere Seite genauso, aber mit Zöpfe. Und dazwischen, aber auf diese Zöpfe, kann man ja auch ganz viele bunte Stoff dran machen, dass es noch voller wird und noch dicker und dann noch ein Knoten oben zu machen über den Kopf und dann wieder runter, dass man viel Volumen hat. Nur, dass sie auch sehr viele Blumen noch dazu genommen hat und diese Blumen sind ein Markenzeichen geworden und jede macht das nach, weil es so schön aussieht. So, jetzt noch die Armbänder und die Ohrringe. Fertig. Frida, so gefällst du mir sehr. Ach, ich mir auch. Frida wünscht sich eigene Kinder, möchte eine Familie gründen, zusammen mit Diego. Aber durch den schweren Unfall mit der Straßenbahn kann sie keine Kinder bekommen, deshalb weint sie oft und versucht sich abzulenken. Frida, was machst du da? Ach, ich putze, ich wische Staub, ich koche und ich wasche. Nur damit ich nicht immer daran denken muss, dass wir keine Tochter oder keinen Sohn bekommen können. Komm doch mit mir und begleite mich zu meiner Arbeit. Ich muss viele Wandbilder malen. Nur zu gerne schaut Frida ihrem Mann bei der Arbeit zu. Diego ist erfolgreich mit seiner Kunst und erhält sogar verschiedene Aufträge für Wandmalereien in den Vereinigten Staaten. So begleitet Frida ihn in den nächsten Jahren nach San Francisco, Detroit und nach New York. Doch sie bleibt nicht bloß die Begleiterin ihres Ehemannes. Sie malt mit großer Freude selbst auf ihre ganz eigene, fantasievolle Art. Ich male Blumen, damit sie nicht sterben. Sie malt viele Selbstporträts. Immer wieder sich selbst mit Puppen, mit Tieren oder wie sie genau auf der Grenze zwischen Mexiko und den USA steht. Ich male mich, weil ich sehr viel Zeit allein verbringe. Und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne. Manchmal malt sie auch Dinge, die es so in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Zum Beispiel eine mexikanische Tracht, die in einer unwirklichen Landschaft vor Wolkenkratzern hängt. Zwischen einer Toilettenschüssel und einem goldenen Pokal. Sie war einfach frei. Sie hat einfach nur gemalt, was sie fühlte. Teilweise auch, sie sagt, ich male nicht meine Träume, sondern meine Realität. Und das macht sie aus. Einfach, sie hatte keine Intention, irgendwo hinzugehören oder irgendjemand zu gefallen. Das ist für mich das Wichtigste. Einfach mal, was du willst, was dir gefällt, was du möchtest, was du spürst, was du fühlst oder was du siehst. Und nicht irgendwas, was du kopieren kannst, sondern von dir aus, was wirklich in dir drin ist. Und in Frida Kahlo ist viel drin. Die ausdrucksstarke Frau unterscheidet sich in den USA in ihren bunten mexikanischen Röcken und Blusen wirklich sehr von den anderen Frauen. Bunt gekleidet fährt sie von einer Feier zur nächsten, besucht Freunde, geht in Galerien. Richtig gefallen tut ihr das Land aber nicht. Die Revolutionärin in ihr regt sich, und in einem Brief an ihren amerikanischen Arzt Dr. Eloza schimpft sie über Ungerechtigkeiten. Ich habe eine ziemliche Wut auf all diese reichen Menschen hier, wo ich doch tausende von Leuten im größten Elend gesehen habe, die nicht das Nötigste zum Essen und Schlafen haben. Es ist erschreckend zuzusehen, wie die Reichen der Oberschicht hier Tag- und Nachtpartys feiern, während Abertausende vor Hunger sterben. Wenn Frieda in ihrem Hotelzimmer auf dem Bett liegt und Heimweh hat, dann denkt sie an ihre Familie in Mexiko, an ihre Freunde, an das leckere Essen, die Musik und an die schönen Feste. Zum Beispiel an den Dia de los Muertos, den Tag der Toten. Ein eindrucksvolles Fest zu Allerheiligen, mit dem die Mexikaner ihrer Verstorbenen gedenken, wenn sie die Friedhöfe mit Kerzen und die Straßen mit gelben Blumen schmücken, Plastikskelette aufhängen, Totenköpfe aus Zuckerguss basteln und feiernd durch die Straßen ziehen. Manche Mexikaner stellen am Tag der Toten sogar einen festlich geschmückten Tisch bei sich zu Hause auf, um die Verstorbenen liebevoll zu empfangen. Auch Kim Morales, die in Mexiko aufgewachsen ist, hat diesen Feiertag in bester Erinnerung. Dort werden dann die Toten oder die Verstorbenen, die uns schon vorgegangen sind, auf die Erde nochmal kommen an diesem Tag und feiern mit uns. Deswegen geben wir einen großen Gabentisch. Und in diesem Gabentisch gibt es Gerichte und die Lieblingsgetränke von unseren damaligen Opa, Oma, die nicht mehr da sind. Da werden Bilder hingestellt. Also für mich als Kind war das immer eine sehr, sehr schöne Erinnerungsfest einfach, ne, mit viel Party noch rumherum. Partys hat Frieda in den USA auch. Sie und Diego lernen viele wichtige Leute kennen. Galeristen, Sponsoren und Museumsdirektoren, die vor allem von Frieda und ihrer Kunst sehr angetan sind. Und dann geschieht 1932 etwas, womit Frieda nicht gerechnet hat. Diego! Diego! Ich bin schwanger! Ich werde Papa? Frieda, das ist unglaublich! Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Frieda verliert das Kind, muss ins Krankenhaus und fast 2 Wochen dableiben. Sie ist am Boden zerstört. Doch sie wäre nicht Frieda Kahlo, wenn sie sich von dem schweren Schicksalsschlag unterkriegen lassen würde. Man kann nur versuchen, damit fertig zu werden. Ich falle immer wieder auf die Füße. Wie eine Katze. Sie fängt an, Bilder von ihrer Fehlgeburt zu malen. Ganz schön mutig und ganz schön beeindruckend, wie ihr Mann findet. Frieda begann mit einer Reihe von Meisterwerken, die keinerlei Vorbild in der bisherigen Kunstgeschichte hatten. Nie zuvor hatte eine Frau ihre tief empfundene Qual so poetisch transformiert auf die Leinwand gebracht, wie es damals Frieda tat. Frieda muss sich damit abfinden, dass sie tatsächlich nie Kinder bekommen wird und wird Zeit ihres Lebens darunter leiden. ...1933 kehren Frieda und Diego nach Mexiko zurück. Sie ziehen in 2 neue Häuser, die nebeneinander stehen. Ein rosafarbenes für Diego und ein blaues für Frieda. Verbunden sind die Häuser durch einen schmalen Übergang. Friedas Gesundheitszustand verschlechtert sich. Sie schreibt Dr. Eloza, dem Arzt ihres Vertrauens. Nichts ist für das Leben wichtiger als das Lachen. Lachen bedeutet Stärke, Selbstvergessenheit und Leichtigkeit. Tragödien sind dagegen etwas völlig Albernes. Eine neue Wendung erfährt ihr Leben, als Frieda 1937 Leo Trotzki trifft. Trotzki kommt aus Russland. Er ist Kommunist und hat an der russischen Revolution mitgewirkt. Doch nun, unter einer neuen Regierung, liegt er im Streit mit einem anderen wichtigen Kommunisten, dem Genossen Josef Stalin. Stalin hat in Russland die Macht und hat Trotzki aus der Partei ausgeschlossen. Es ist gefährlich, Stalin zum Feind zu haben, und Trotzki muss Russland verlassen. Diego ist Anhänger von Trotzki und Mitglied seiner Partei. Trotzki soll hierher kommen. Hier in Mexiko können wir ihm helfen. Er sorgt dafür, dass der Geflüchtete und seine Frau Asyl erhalten. Trotzki soll gemeinsam mit seiner Frau im Blauen Haus wohnen, im Haus der Familie Kahlo. Wir müssen unseren Gast schützen. Vor seinen Verfolgern, vor der russischen politischen Polizei, vor Mordanschlägen und vor Entführungen. Am besten mauern wir die Fenster zur Straße hinzu. Zusätzlich bewachen mexikanische Polizisten und Parteimitglieder das Elternhaus von Frida. Frida Kahlo und Leo Trotzki verstehen sich gut. Sehr gut. Ziegenbärtchen. Nennt sie den Russen liebevoll wegen seiner weißen Haare und dem kleinen Bärtchen am Kinn. Und? Der Alte. Wegen seines, aus Fridas Perspektive, hohen Alters. Frida ist 29 Jahre alt, Trotzki 57, also 28 Jahre älter. Die beiden fangen eine Affäre an. Als die Liebesbeziehung der beiden auffliegt, ist es diesmal Trotzkis Frau, die sehr geschockt und verletzt ist. Wie damals Frida, als Diego eine Liebesaffäre mit ihrer Schwester hatte. Trotzki und Frida beenden ihre Liebesgeschichte und das russische Ehepaar verlässt das Blaue Haus. Frida scheint nun besonders inspiriert und malt so viel wie nie zuvor. Immer wieder geht es um ihre Herkunft, ihre Vorfahren aus Deutschland und um ihre Heimat Mexiko. Frida malt das Bild »Meine Amme und ich«. Darauf sieht man eine halbnackte Frau, die ein Kind stillt. Das Kind ist Frida. Die Frau verbirgt ihr Gesicht hinter einer etwas gruselig aussehenden präkolumbianischen Maske. Der Grund dafür? Ich kann mich einfach nicht mehr an das Gesicht meiner Amme erinnern. Frida Kahlo hat großen Erfolg mit ihren Bildern. Sie stellt zusammen mit anderen Künstlern in Mexico City aus und sogar in New York. Diego, der ja selbst ein berühmter Künstler ist, bewundert seine Frau. Bitter und zärtlich, hart wie Stahl und zerbrechlich und fein wie die Flügel eines Schmetterlings. Liebenswert wie ein schönes Lächeln und grausam wie die Bitterkeit des Lebens ist ihr Werk. Der französische Dichter und Schriftsteller André Breton sieht ihre Bilder und schlägt Frida Kahlo eine Ausstellung in Europa vor, in der Kunstmetropole Paris. Frida willigt sofort ein. Doch als sie ein Jahr später, ohne Diego, in der französischen Hauptstadt ankommt, ist sie entsetzt. Ach, die Sache mit der Ausstellung ist ein saumäßiges Durcheinander. Bei meiner Ankunft waren die Bilder noch im Zollbüro, weil dieser Mistkerl von Breton es nicht für nötig gehalten hat, sie abzuholen. So kam ich mir vor wie ein Narr. Musste warten, bis ich Marcel Duchamp traf. Der ist wirklich der Einzige hier, der auf dem Boden der Wirklichkeit steht. Nicht wie all diese wahnwitzigen Spinner von Surrealisten. Surrealisten, das sind Künstler, die nicht malen, was sie sehen. Surrealismus heißt wörtlich übersetzt über die Wirklichkeit. Künstler wie Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalí malen in den 1920er und 30er Jahren Dinge, die es so nicht gibt, gar nicht geben kann. Frida wundert sich, was sie da auf den Bildern sieht. Uhren, die zerfließen, Fische, die Tiger fressen und Männer mit schwarzem Hut und schwarzem Anzug, die in den Himmel schweben. Es ist eine ganz neue Art zu malen, mit ganz besonderen, ausgefallenen Motiven. Die Künstler finden ihre Motive in ihrem Unterbewussten, in ihren Träumen. Frida Kahlo, obwohl sie auch fantastische Bilder malt, zählt sich nicht zu ihnen. Man hat mir gesagt, ich sei Surrealistin. Aber ich bin es nicht. Ich habe nie Träume gemalt, sondern meine eigene Realität. Auch in Paris ist Frida wieder eine eindrucksvolle Erscheinung, in ihren mexikanischen Trachten, die sich von der Pariser Mode doch sehr abheben. Dabei sieht sie so eindrucksvoll aus, dass ein Foto von ihren ringgeschmückten Händen auf dem Cover der bekannten Modezeitschrift Vogue abgedruckt wird. Während ihrer Zeit in Frankreich lernt sie verschiedene berühmte Künstler kennen, wie zum Beispiel Max Ernst oder Pablo Picasso, der einmal zu ihrem Mann sagt: Weder du oder ich, keiner von uns kann einen Kopf so machen wie Frida Kahlo. So berühmt und erfolgreich sie auch alle sein mögen, Frida Kahlo hat gewisse Schwierigkeiten, die Künstler in Paris ernst zu nehmen, und schreibt in einem Brief an einen Freund: Du machst dir keine Vorstellung, was das für verwahrloste Gestalten sind, einfach zum Kotzen. Sie gebärden sich alle so verdammt intellektuell und sind trotzdem so armselige Existenzen. Stundenlang sitzen sie in ihren Cafés und wärmen sich den kostbaren Hintern. Sie schwadronieren ununterbrochen über Kultur, Art, Revolution. Sie leben einfach als Schmarotzer auf Kosten einer Gruppe reicher Angeber, die das vermeintliche künstlerische Genie bewundern. Scheiße! Nichts als Scheiße ist das. Zur gleichen Zeit strömen Flüchtlinge aus Spanien nach Paris. Sie flüchten vor dem Bürgerkrieg, in dem General Franco die Macht übernehmen will. Frida, Anhängerin des mexikanischen Revolutionsgedanken und mit großem Unrechtsbewusstsein ausgestattet, kann nicht untätig bleiben. Vivera am Apparat? Diego? Wie schön, dich zu hören. Frida. Wie geht es dir? In Paris ist ganz furchtbar. Ja? Diese aufgeblasenen Künstler. Und dann die armen Flüchtlinge, all die Frauen und Kinder, die aus Spanien vor dem Krieg fliehen. Mit Koffern kommen sie an, haben sonst nichts. Ach, es bricht mir das Herz. Frida gelingt es, mit der Hilfe von Diego einen Transport für 400 Flüchtlinge nach Mexiko zu organisieren. Sie selbst kehrt 1939 mit einem Schiff über New York nach Mexico City zurück. Da verkünden sie und Diego plötzlich der mexikanischen Öffentlichkeit eine schwerwiegende Entscheidung. Wir lassen uns scheiden. Ja, wir lassen uns scheiden. Aber warum? Gerüchte gibt es viele. Selbst die Zeitungen schreiben über die Trennung des Künstlerpaares. Doch den wahren Grund kennen nur die beiden. Vielleicht glauben sie, dass sie glücklicher sind, wenn sie getrennt sind. Frida Kahlo zieht wieder zurück ins Blaue Haus, in das Haus ihrer Eltern. Hallo? Herr Kahlo? Da bin ich wieder. Richtig glücklich ist Frida nicht. Vor lauter Verzweiflung schneidet sie sich ihre langen Haare ab und malt wieder ein Bild, sich selbst mit abgeschnittenen Haaren, ohne Tracht, sondern in einem dunklen, viel zu großen Anzug. Und überall auf dem Boden liegen ihre abgeschnittenen Haare herum. Eine Selbstdarstellung purer Verzweiflung. Na komm, mein kleiner Fulang-Chan. Frida sucht Trost bei Tieren. Zum Beispiel hat sie mehrere kleine Klammeraffen bei sich zu Hause. Komm her. Bonito. Hier hast du Futter. Immer wieder tauchen diese Tiere auch in ihren farbenprächtigen Bildern auf. Frida mit Affe, Frida mit Papageien. Aber es sind nicht nur einfach nur Tiere, sondern sie haben eine Bedeutung in der mexikanischen Tradition. Der Papagei, die sie hatte, repräsentiert die Freiheit. Der Affe, weil sie auch eine lustige Ader hat, trotz ihrer Schmerz ist sie gut drauf. Und ein Affe repräsentiert diese Leichtigkeit des Lebens. Und ihre Hunde, sie hatte zwei Hunde, Señor Xolotl, und die waren aus der Rasse von der Esquinkles. Davon gibt es ganz wenig mittlerweile. Das sind Hunde, die absolut keine Haare haben, total kahl und man sieht nur die Haut. Die sind aber sehr typisch mexikanisch. Die hatten die Azteken schon sogar. Nur damals haben die gegessen. Die Azteken, das Volk, das in Mexiko lebte, bevor der Spanier Hernán Cortés und seine Männer ihr Reich zerstörten. Frida genießt das Zusammensein mit ihren Tieren und malt sie gerne, doch gesundheitlich geht es ihr wieder schlechter. Ihr Rücken schmerzt. Sie wird in einen Apparat gespannt, der ihren Kopf mit 20 Kilo nach oben zieht, weg vom Körper und ihre Wirbelsäule entlastet. Ich weiß, das Ding sieht aus wie ein Folterinstrument, aber es hilft. Eine schreckliche Maschine. Ich kann mich kaum bewegen. Alles tut weh. Frida ist sehr mit ihrem persönlichen Unglück beschäftigt. Als würde das nicht reichen, geschieht noch ein weiteres Unglück. Auf Leo Trotzki wurde ein Attentat verübt. Unbekannte haben mit Maschinengewehren auf sein Schlafzimmer geschossen. Glücklicherweise konnte sich der Russe gemeinsam mit seiner Frau retten. Aber das Attentat hat Folgen für Diego Rivera. Der hatte sich zuvor mit Trotzki gestritten und wird nun verdächtigt, mit dem Mordversuch zu tun zu haben. Er flieht vor der Polizei, versteckt sich und verlässt das Land schließlich Richtung Vereinigte Staaten. Einige Monate später ruft ihn Frida aus Mexiko an mit einer neuen, schlechten Nachricht. Rivera am Apparat? Diego, heute Morgen ist Trotzki ermordet worden. Du bist schuld, dass sie ihn umgebracht haben. Ohne dich wäre er nie hierher gekommen. Trotzki wurde mit einem Eispickel erschlagen. Von einem Bekannten von Frida. Aufmachen. Kurze Zeit später steht die Polizei vor ihrer Tür. Die Tür auf. Frida Kahlo? Ja. Mitkommen aus Revier. Ihre Schwester auch. Warum? Sie kennen den Attentäter. Deshalb mitkommen jetzt. So landet Frida gemeinsam mit ihrer Schwester im Gefängnis. Doch nach 2 Tagen werden die beiden Frauen zum Glück wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide selbstverständlich unschuldig. Diego macht sich im Ausland große Sorgen um Frida und nimmt Kontakt zu ihrem Arzt Dr. Ilosa auf. Dieser schreibt anschließend einen Brief an Frida. Diego liebt sie sehr. Und ich weiß, dass sie ihn auch lieben. Gewiss, es besteht kein Zweifel daran. Und wem wäre das bewusster als Ihnen, dass Diego außer Ihnen nur 2 Dinge liebt? Erstens die Malerei und zweitens die Frauen im Allgemeinen. Es kommt, wie es kommen muss. Frida Kahlo und Diego Rivera heiraten ein zweites Mal. Am 8. Dezember 1940, dem 54. Geburtstag von Diego Rivera in Kalifornien. Schließlich wird Diego nicht länger verdächtigt, an dem Mordkomplott an Trotzki beteiligt zu sein. Er kann nach Mexiko zurückkehren. Alles scheint endlich gut. Doch kurze Zeit später, im April 1941, stirbt Fridas Vater im Alter von 69 Jahren. Frida trauert um ihren Herrn Kahlo. Aber dennoch verläuft ihr Leben nun insgesamt etwas ruhiger. Die Ehe ist gut. Nur noch wenige Streitigkeiten, besseres gegenseitiges Verständnis und, was mich betrifft, keine lästigen Fragen und Vorhaltungen wegen anderer Frauen, die oft einen ziemlich großen Platz in seinem Herzen einnehmen. So können Sie jetzt also sehen, dass ich endlich gelernt habe, wie das Leben so läuft und alles andere ist bloß Illusion. Frida lebt nun wieder mit Diego in ihrem blauen Haus zusammen. Mit dabei ihre Hunde, Affen und Papageien. Und tatsächlich auch ein Rehkitz, das verletzt zu ihr kommt und das sie gesund pflegt. Und das sie zu dem Bild der verletzte Hirsch inspiriert. Auf dem Gemälde läuft ein Hirsch durch den Wald. Doch statt eines Hirschkopfs sitzt Fridas Kopf auf dem Hals des Tieres. Frida arbeitet nicht nur als Künstlerin, sondern sie unterrichtet auch Schüler an der Maler- und Bildhauerakademie und bekommt nun ein festes monatliches Gehalt. Buenos dias, meine Schüler. Frida ist eine gute Dozentin. Sie empfiehlt den Schülern, ihren eigenen künstlerischen Weg zu gehen und dabei Sitten und Gebräuche der mexikanischen Kultur kennenzulernen. Kritisiert sie etwas, tut sie es präzise, aber sanft. Hier, den Strich könntest du anders machen. Aber ich bin ja ich und du bist du. Es ist meine Meinung und ich kann mich täuschen. Wenn es dir hilft, kannst du es übernehmen. Und wenn nicht, dann lässt du es eben bleiben. Wird der Weg zur Akademie zu beschwerlich für Frieda, dann kommen manche Schüler sogar zu ihr nach Hause. Allerdings verschlechtert sich der Gesundheitszustand erneut. Und Frieda muss nun wieder ein Korsett tragen. Mal eins aus Leder, mal aus Gips, mal sogar aus Stahl. Der ganze Oberkörper war immer wund, sodass da auch wirklich große Wunden waren. Ne, wo sie auch die Corsage weggenommen hat und richtig wie eine Leiche gestunken hat. Also sehr eckelig von ihnen. Sie konnte sich nicht richtig waschen. Sie war einfach eingesperrt in diese Corsage und das ist von den Schultern bis zur Hüfte meistens gewesen. Auch zu diesem Zustand ihres Körpers malt sie ein Selbstporträt. Es trägt den Titel »Die gebrochene Säule« und ist für Kim Morales eines der beeindruckendsten Bilder von Frida Kahlo. In diesem Bild sehen wir eine Säule, wie eine griechische alte Säule, die komplett zerbrochen ist. Diese Säule repräsentiert ihre Wirbelsäule. Man sieht nur den Oberkörper, die Arme sind frei, hängen rechts und links neben dem Körper. Und überall in der Haut sind kleine Nadeln, das zeigt der Schmerzen, so wie Akupunkturnadel, die ihre Schmerzen zeigt. Überall hat es wehgetan bei ihr. Es gab keinen Punkt im Körper, der nicht wehgetan hat. Und das Gesicht ist ein Porträt, wo sie offene Haare hat. Das ist eine große Ausnahme. Das macht sie, glaube ich, nur in diesem Bild. Also selten hat sie richtig offene Haare, ohne Zöpfe, ohne Blumen. Einfach nur die Haare hängen rechts und links. Die Augenbrauen natürlich. Und die Augen sind komplett in Tränen gebadet. Da hat sie gezeigt, dass sie da nicht mehr stark bleiben konnte. Das, also das ist eine meiner Lieblingsbilder. Da zeigt sie den Schmerz einfach komplett. Also schlimmer als das kann man das nicht sehen. Ne? Vor Freunden und Bekannten zeigt sich Frida gelassen und stark. Aber wenn sie allein ist, dann trinkt sie manchmal zu viel Alkohol. Keine gute Idee. Als die Schmerzen unerträglich werden, lässt sie sich 1946 in New York erneut operieren. Wir verbinden zwei Rückenwirbel miteinander. Dazu verpflanzen wir Knochen und setzen ein 15 cm langes Metallstück ein. 2 Monate muss Frida im Krankenhaus im Bett liegen bleiben. In den folgenden Jahren wird sie immer wieder operiert und muss erneut für gefühlt unendliche Zeit im Krankenbett liegen. Frida hat starke Schmerzen. Zum Alkohol nimmt sie Drogen, um die Qualen auszuhalten. Aber dadurch wird nichts besser. Ein schrecklicher Zustand für die Künstlerin. Manchmal kann sie nur im Bett, im Liegen malen. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen. Wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel habe? Und dann, eines Tages, kann Diego ihr eine freudige Neuigkeit überbringen. Frida, du bekommst deine erste Einzelausstellung in Mexico City bei der guten Lola. Lola Alvarez Bravo ist eine der ersten Fotografinnen Mexikos. Sie ist gut befreundet mit allem, was Rang und Namen in der mexikanischen Kunstszene hat, so auch mit Diego und Frida. Seit kurzem ist sie Inhaberin der Galleria de Arte Contemporáneo, wo nun Frida Kahlo ihre Werke ausstellen soll. Eine große Ehre für die 46-jährige Künstlerin und ein großer Schritt für ihre Karriere. Aber wird sie zur Eröffnung kommen können, so krank wie sie ist? Frida, das geht nicht. Du bist zu angeschlagen. Bleib zu Hause. Ich erzähle dir alles, jeden Klatsch und jeden Tratsch. Nein. Wir stellen einfach mein Bett in die Ausstellungsräume. Und falls es mir gar nicht gut geht, dann lege ich mich hin. Ich muss einfach dabei sein. Meinst du wirklich? So funktioniert es. Garantiert. Also wird mitten in den Galerieräumen ihr großes Himmelbett aufgestellt. Am Tag der Ausstellungseröffnung kommt noch einmal ihr Arzt zu ihr nach Hause. Frieda, ich muss Ihnen absolute Bettruhe verordnen. Sie dürfen nicht aufstehen. Die Eröffnung können Sie vergessen. Und doch findet sie einen Weg, zur Eröffnung zu kommen. Ein Krankenwagen fährt sie direkt bis vor die Galerie, wo bis gerade eben noch die ungeduldigen Besucher an der Tür gerüttelt haben. Mehrere Männer tragen sie herein, heben sie vorsichtig hoch und legen sie sacht in ihr vorbereitetes Himmelbett. Da liegt die Künstlerin nun und hält Hof, fast wie eine Königin. Die Menschen drängen sich um sie herum. Frieda, wie geht es Ihnen? Ach, wissen Sie, was mich nicht tötet, nährt mich. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Frieda? Frieda, Frieda, lass uns anstoßen. Gerne. Auf das Leben. Prost. Die Besucher sind fasziniert von ihren ungewöhnlichen Bildern, von der Fantasie der Künstlerin und von ihrer Kraft und ihrer Lebensfreude. Die Ausstellung ist ein voller Erfolg, der auch nach Europa hinüberschwappt. Frieda ist überglücklich. Diego, hast du schon gehört? Es gab Anrufe aus Paris, aus London. Ja? Wirklich? Alle wollen wissen, was das für eine Ausstellung ist. Doch wenn da nicht diese höllischen Schmerzen wären. Dieses Mal ist es ihr rechtes Bein. Na, Doktor, was wollen Sie wieder abschneiden? Noch einen Zeh? Oder gleich beide zusammen? Hören Sie, ich fürchte, es reicht nicht mehr, Ihnen die Zehen zu amputieren. Bei dieser Infektion wird es leider nötig sein, das Bein zu amputieren. Im August 1953 wird Frieda Kahlo operiert. Die 46-Jährige ist am Boden zerstört. Hat sie jetzt doch nur noch ein Bein. Sie bekommt eine Prothese, einen Stiefel aus schönem rotem Leder mit chinesischen Goldverzierungen und kleinen Glöckchen. Langsam, aber sicher gewöhnt sie sich an das neue künstliche Bein. Wenige Monate später triumphiert sie in ihrem Tagebuch. Mir ist eine Menge gelungen. Ich kann wieder gehen. Ich kann wieder malen. Ich liebe Diego mehr als mich selbst. Mein Wille ist mächtig. Mein Wille setzt sich durch. Frieda will malen. Sie malt vom Rollstuhl aus. Sind die Schmerzen zu stark, malt sie im Liegen. Doch die Schmerzen sind oft viel zu stark. Alkohol und Drogen sollen sie wieder lindern. Aber sie machen vieles umso schlimmer. Wieder keine gute Lösung. Frieda wird unberechenbar. Brüllt. Diego! Schimpft. Hat keine Kontrolle mehr über ihren Körper, fällt hin auf eine Nähnadel, die ihr anschließend im Krankenhaus aus dem Po entfernt werden muss. Schließlich bekommt sie noch eine Lungenentzündung. Erneut verordnen die Ärzte strikte Bettruhe. Doch lange hält Frieda es im Bett nicht aus. Sie will zu einer Demonstration, um gegen die Machenschaften des US-amerikanischen Geheimdienstes im Nachbarstaat Guatemala zu protestieren. Sie kleidet sich an, so gut es geht, legt ihre Ringe an, hat aber keine Kraft mehr, die Haare zu frisieren, versteckt sie unter einem Kopftuch. Diego schiebt sie im Rollstuhl zu der Demonstration. Trotz Krankheit zeigt sie sich kämpferisch. In der linken Hand hält sie eine rote Fahne mit einer Friedenstaube. Die rechte Hand hat sie zur Faust geballt. Für den Frieden! Davon gibt es heute noch ein Schwarz-Weiß-Foto. Wenige Tage später, am 6. Juli, feiert sie ihren 47. Geburtstag. Mit einem mexikanischen Geburtstagslied wird sie geweckt. Am Mittag warten im Speisezimmer an die 100 Geburtstagsgäste. Den ganzen Tag dauert die Feier, bis Frieda am Abend erschöpft ins Bett sinkt. Auf ihren Mann Diego wirkt sie an diesem Abend irgendwie verändert. Ruhiger. Als ich in ihr Schlafzimmer kam, um sie anzusehen, erschienen mir ihre Gesichtszüge entspannter und schöner denn je. Am Abend zuvor hatte sie mir einen Ring geschenkt. Er war als Jubiläumsgabe für unsere Silberhochzeit gedacht gewesen, die knapp 3 Wochen später gefeiert werden sollte. Verwundert fragt Diego seine Frau, warum sie ihm den Ring 3 Wochen zu früh gibt. Weil ich spüre, dass ich dich sehr bald werde verlassen müssen. Eine Ahnung, mit der sie richtig liegen wird. Am 13. Juli 1954 stirbt Frida Kahlo. Das war der traurigste Tag meines Lebens. Ich verlor meine geliebte Frida für immer. Zu spät erkannte ich, dass die Liebe zu ihr der wunderbarste Teil meines Lebens gewesen war. Freundinnen flechten der Verstorbenen duftende Blumen und bunte Bänder ins Haar, schmücken sie mit Halsketten und Ohrringen, falten ihre Hände und stecken an jeden Finger einen Ring. Sie ziehen ihr einen weiten schwarzen mexikanischen Rock an und eine weiße Bluse. So liegt sie auf ihrem Bett. Unten am Saum des Rockes schaut ein Fuß hervor mit hellrot lackierten Nägeln. Ich necke den Tod und lache ihn aus. Ihr Haus wird für die unzähligen Trauergäste geöffnet, die sich von Frida Kahlo verabschieden wollen. Heute, viele Jahrzehnte nach ihrem Tod, ist das Blaue Haus in Mexiko ein Museum. Und Frida Kahlo, eine Ikone der Kunst und der Popkultur. Internationale Museen auf der ganzen Welt besitzen Bilder von ihr. Die Popsängerin Madonna kaufte sich sogar 3 ihrer Werke und hängte sich das Bild »Meine Geburt« über ihr Bett. Zahlreiche Bücher sind über Frida Kahlo erschienen, ihre Geschichte wurde verfilmt und sogar getanzt. Die mexikanische Künstlerin ist zum Vorbild für viele Frauen geworden, die selbstbestimmt leben wollen, die sich jenseits von Moden und Trends durch ihren eigenen Stil ausdrücken wollen. Ich habe immer gedacht, dass ich die seltsamste Person auf der Welt bin. Aber später dachte ich, dass es viele solcher Leute auf der Welt gibt. Es muss also jemanden wie mich geben, der sich auf gleiche Weise bizarr und beschädigt fühlt, so wie ich mich fühle. Ich stelle mir die Frau vor und stelle mir vor, dass sie dort drüben auch an mich denkt. Also gut, ich hoffe, wenn du dort bist und dies hörst, dass du weißt, dass es wahr ist, dass ich da bin und genauso seltsam bin wie du. Auf Wiederhören bei Audible.